Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Ja, hallo Heckpiet. Heute ist Sonntag, der 26. Juli. Wir sitzen im Fond Rom. Draußen ist das Wetter eigentlich für diese Jahreszeit suboptimal. Trüb und regnerisch. Ja, ich bin schon vorhin ganz schön nass geworden. Aber gut. Aber dennoch hilft uns das dabei, noch viel, viel stärker an dieses Thema uns ranzuwagen. Genau. Und zwar an Sommerweine. Ja, natürlich. Sommerwein, das ist Sommer und das dauert auch noch ein bisschen und was soll man in diesem Sommer schon groß machen, wenn man zu Hause bleibt? Genau. Dann fährt man zum Winzer des Vertrauens, kauft dort Wein und trinkt den dann. Genau. Warst du denn schon beim Winzer des Vertrauens? Dieses Jahr? In diesem Sommer? Natürlich. Naja, das klingt gut. In der Pfalz, selbstverständlich, habe mich dann mit Sommerweinen eingedeckt, unter anderem auch mit leichten Rosés, die wir heute nicht besprechen werden. Mhm. Aber so ein schön gekühlter Rosé auf der Terrasse bei einem schönen lauen Abend ist doch auch was Nettes. Ja, ich war auch in der Pfalz am vorletzten Wochenende und habe auch wild eingekauft. Mhm. Eigentlich zu viel. Naja, es gibt nicht so viel. Aber was ich sagen muss, ich habe mir ja viel Wein diesmal schicken lassen, weil ich ja wieder mit dem Zug unterwegs war. Und das hat wirklich alles wunderbar geklappt. Mhm. Und das ist natürlich auch der Vorteil in gewisser Weise, wenn man eh zu Hause ist, mhm, oder viel Homeoffice macht, dann erreichen einen die Pakete auch. Ja. Das war gut, weil also auch größere Pakete, die ich so alleine ungern geschleppt hätte, mhm, mir halt in die Wohnung gebracht wurden. Das ist schon schön. Und dann natürlich, wie immer, Ende des Jahres kommt dann der Winzer und bestückt meinen Keller. Und ich habe diesmal zu viel bestellt, wie ich festgestellt habe, weil mein Keller noch so voll ist. Das kann man ja auch ändern. Mit so einer das kleinen wird jetzt geändert. Festivität bei dir kann man das ja sowas dezimieren. Das, da kannst du dich drauf verlassen, dass das geändert wird. Da also kann man mal ein bisschen mal Platz was finden. Wird noch geschaffen werden. Ja, dann steigen wir doch gleich ein. Der erste ist auch leicht zu öffnen. Das ist ein Long Cap. Dann kommt Korken, dann kommt Long Cap und dann kommt wieder Korken. Und das ist auch gleich. Ach so, wir müssen auch noch vielleicht sagen, wir haben viele Jungwinzer, ja, im Programm. Eigentlich fast in allen Fällen. Beim letzten kann man es nicht so genau sagen. Der Franzose. Weil der französische Wein natürlich erst von, also das ist die Top-Lage und da weiß man immer nicht so genau, wer die gerade beackert. Ja. Aber da werden wir dann noch drüber sprechen. Wir starten mit einem Grauburgunder. Oder Pinot Grigio. Pinot Grigio, genau. Oder wie es in Deutschland hieß am Anfang, ein Ruhländer. Genau, Ruhländer, das ist die offizielle deutsche Bezeichnung. Genau. Ruhländer. Die anderen sind nur Hilfsbezeichnungen. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass zur Vermarktung oft die Bezeichnung Pinot Grigio verwendet, mhm, wird. Ich gieße mal einen kleinen Schluck, genau, ein. Was macht denn für dich ein Sommerwein aus, um mal vielleicht mal ganz kurz das Thema mal einzuführen? Ja, Spritzigkeit. Ich mag das auch, wenn der dann noch ein bisschen jung ist. Ja. Und das sieht man hier schon, da kommt so ein bisschen, das mussiert so ein bisschen. Das gehört eigentlich dazu. Dann sollte er auf jeden Fall trocken sein. Mhm. Ich mag ja dann eher harmonische Weine, also die müssen jetzt nicht so ganz, ganz schrecklich sauer sein. Gut, ist ja bei nun ist bei Grauburgunder oder eh so, dass sehr säurearm, nicht so viel Säure haben. Genau. Und das wäre es eigentlich schon erfrischend. Kann man auch gut als Schorle trinken, mhm, vielleicht. Und für mich ganz wichtig noch, was macht für mich ein guter Sommerwein aus, der auch als Essensbegleiter zu sommerlichen Gerichten passt. Ja, ja, klar. Also der quasi auch zu, wenn es sehr heiß ist und man vielleicht feine Gerichte isst, wie zum Beispiel Fischgerichte, Meeresfrüchte oder leichte Pasta, dann darf es natürlich auch ein ganz guter Begleiter sein, der dann nicht zu dominant ist, der quasi diese feinen Speisen dann irgendwie mit einem, sag ich mal, mit einem Aroma, mit einem schweren Aroma irgendwie bedeckt. Aber da Bist du dann beim Grauburgunder nicht richtig? Doch. Also Grauburgunder zu Nudelgerichten und so kein Problem. Ja. Aber bei Fischgerichten, ich finde oft, dass der den Geschmack, also wenn das wirklich so ein ganz zarter Geschmack ist, dann erschlägt der Grauburgunder den. Also bei Fischgerichten wäre ich eher für einen Weißburgunder. Also was so ein Nudelgericht, das ist ja, man isst ja gern mediterran im Sommer, da passt ein Grauburgunder auf jeden Fall dazu. Ich glaube sogar, das ist der Sommerwein schlechthin für mediterrane Speisen. Und auch in Deutschland zunehmend beliebter. Er ist ja gerade, die Burgundersorten sind gerade dabei, den klassischen, also im weißen Bereich, den Riesling, den Platzhirsch da so ein bisschen gerade das Feld streitig zu machen, weil die moderneren Ausbaumethoden des Grauburgunders den A sehr vielfältig zustalten lassen und eine zunehmende Beliebtheit zu Grauburgunder halt kommt. Ja. Also es handelt sich um Kusterer, das ist der Winzer, auf den ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Grauburgunder 2018, Steillage, darauf kommen wir auch noch zu sprechen, aus der Burgunderflasche natürlich. Und du kannst ja was zur Flasche sagen, ich probiere schon. Genau, also zur Flasche Etikett, also erstmal Longcap, habe ich ja schon gesagt, typische Burgunderflasche, dunkel gehalten, in einem dunklen Braun. Ein relativ einfaches Etikett, da steht ein Kusterer in Schreibschrift drauf. Das Etikett ist so ein weißer, ja, nicht ganz wirklich weiß, so ein Recyclepapier sieht es aus. Und unten drunter sieht man quasi Grauburgunder Steillage und darauf ist bestimmt abgebildet der Ort, von dem er kommt. Essling. Ja. Also ist wirklich schon Württemberg. Ist schon Württemberg, wollte gerade sagen. Das wird bestimmt das Esslinger Schloss sein. Oder die Burg. Brücke, die Burg. Burg, ja. Esslinger Burg und da ist ja dann natürlich auch ein Hang, auf dem Wein angebaut wird. Das dürfte dann auch schon die Steillage sein. Mhm. Steillage ist natürlich besonders, weil man die nicht gut bearbeiten kann, schon gar nicht mit Maschinen. Das ist der genaue Gegenentwurf zu dem Wein, den wir dann zuletzt trinken werden, aus Bordeaux, der ja maschinell geerntet wird. Mhm. Und hier haben wir tatsächlich, hier müssen die Leute noch wirklich ran, möglicherweise Erntehelfer. Gut, das 2018, da war das noch nicht so ein Problem. Genau, also ich habe gesehen, die Esslinger, also, es sind die Esslinger Rebflächen sind 72 Hektar und davon sind diese terrassierte Steinlage 26 Hektar, also gut, gut ein Drittel davon und liegt da genau an der Esslinger Burg, wie schon besprochen. Und die Steinlage gibt natürlich Herausforderungen, aber natürlich auch einige Vorteile. Natürlich, weil sie terrassiert ist, ist es natürlich optimal für, klar, Sonne und für Regen. Wenn du halt, und terrassiert heißt natürlich auch ein bisschen einfacher zu bearbeiten, als wirklich jetzt so eine ganz typische Krass-Steinlage, wie man es zum Beispiel aus der Moselgegend kennt. Und genau, ich bin mal gespannt, wie die im Geschmack sein wird. Nehmen wir hier mal, muss sie doch ein bisschen im Glas, also wirklich noch sehr jung, der ist von 2018. Es ist eine helle Farbe, also hellgelb. Natürlich klar und leichte Gasperlen da drin, also Mussierung. Und das ist natürlich, zeichnet die Frische und der schmeckt natürlich auch frisch. Aber zunächst mal in der Nase, finde ich, ist er sehr zurückhaltend. Ja, ich finde für einen Grauburgunder, für einen Sommerwein ist er. Er riecht. Er ist vielleicht zurückhaltend für einen Grauburgunder, aber dennoch ist es fast schon typisch. Also man merkt sofort, dass es kein Riesling ist. Natürlich, ja. Das merkt man in der Nase schon. Aber so Grauburgunder sind ja oftmals so Fruchtbomben in der Nase. Der ist hier wirklich sehr zurückhaltend. Fruchtig, ja. Aber im Geschmack merkt man so die typischen Grauburgundernoten. Ja. Also man merkt diese leichte, zum Schluss gerade diese leichte Mandelnote auf der Zunge. Genau. Und ich finde hier ganz klar, die Quitte steht im Vordergrund. Eine reife Quitte, die wirklich hier sehr schön kommt. Ein bisschen Säure kommt rein. Es könnte auch zum Beispiel ein grüner Apfel sein. Ja, das denke ich auch. Ja. Das denke ich auch. Also grüner Apfel kommt auch in Frage. Es geht so ein bisschen, changiert so ein bisschen zwischen Apfel und Zitrus. Und deshalb hast du ja die Quitte genannt, weil das ja doch dann vielleicht die apfelähnlichste Zitrusfrucht ist. Ja. Also es ist schon, also durchaus ein Fruchtaroma da, was sogar ein bisschen anhält im Mund. Mhm. Also. Ja, also das stimmt, ja, der ist im Mund bleibend. Also am Schluss kommt diese Mandelnote. Mhm. Und die Fruchtnote und die Mandelnote bleiben ein bisschen noch auf der Zunge. Was sagt denn das Fachpapier, was wir dazu bekommen haben? Ja, das Fachpapier lobt den jungen Winzer, der ja im Internet auch abgebildet ist, weil er, wie man im Internet sehen kann, vom Weinmagazin Falstaff den Titel Newcomer des Jahres 2020 verliehen bekommen hat. Steht da ein entsprechender Hinweis auch auf der Seite und das steht hier auch in im Text. Mhm. Da steht dann sogar sein Werdegang, also Abschluss an der Hochschule in Geisenheim. Kennt ihr Bekannte. Und dann war er bei verschiedenen Winzern, im Grunde international. Und zwar über auf Weingütern, die eben auch Burgunder anbauen. Und vor 4 Jahren ist er dann ins elterliche Weingut eingestiegen und setzt dort neue innovative Ideen um. Ja, und der Grauburgunder ist saftig, nussigem Aroma, das ja, entspricht unserem, unserem Eindruck, und einer frischen Säure. Ja, also die Säure ist da gar nicht. Nee, aber das stimmt jetzt, ein Stück weit habe ich ja jetzt das Glas ausgetrunken und habe jetzt zum Schluss, so nach einer Minute oder in der Zeit, wo du gerade gesprochen hast, merke ich schon so auf dem Zunge so einen leichten Säurebelag. Mhm. Also das heißt, der ist nicht komplett säurearm. Also er ist schon natürlich auch, die Säure brauchst du auch für diese spritzige Sommernote, die brauchst du natürlich auch dafür. Aber sie ist dann doch präsent. Die ist im Geschmack nicht so präsent, wie wenn du es absetzt und mal einen Augenblick mal innehältst und dann merkst du auf der Zunge noch so ein leichtes Säurekribbeln, sag ich es einfach. Also hier steht auch, lassen Sie sich von den feinen Holzaromen und der angenehmen Cremigkeit begeistern und genießen Sie diesen Grauburgunder zur Sommerküche. Die Holzaromen kann ich nicht entnehmen. Nee, ich auch nicht. Und es steht auch in der Charakteristik daneben, trocken harmonische Säure, Stahltankausbau, wenig Holz. Also ich glaube, der Verfasser dieser Zeilen hat sich da zu irgendwas hinreißen lassen oder war schon bei einem anderen Wein. Ja, oder schon bei zu viel Wein. Also Holznoten sind nicht drin. Nein. Und da steht ja auch in der Kurzcharakteristik wenig Holz, das trifft es. Es ist wirklich wenig Holz. Also man merkt sozusagen den Stahltangausbau. Aber es ist angenehm Geruch. Also. Ja, ich finde, er ist auch sehr angenehm. Also dass man ihn hat stehen lassen seit 2018, ist vielleicht auch der Grund, warum er dann schon, ist natürlich Longcap, wo es sich nicht entwickelt, aber ich habe in letzter Zeit immer bei den frischen Weinen das Gefühl, die riechen alle nach Sulfit. Das ist hier nun wirklich nicht der Fall. Also ich gucke mal, was der so preislich auf der Richterskala hat. Kann auch sagen, Lagerfähigkeit 1 bis 2 Jahre. Ja, so, hier. Ja, aber ich glaube, ich würde den noch länger lassen. Kannst du liegen lassen. Also nach 2 Jahren ist der quasi jetzt, würde ich sagen, jetzt auf seinem Trinkhöhepunkt. Genau. Ansonsten der macht es nochmal. Also das macht ja auch nichts. Wenn der noch ein bisschen länger liegt, sich klar, diese frische Mousson ein bisschen abarbeitet und sich vielleicht dann doch noch ein paar andere Noten aus dem Grauburgunder extrahieren, ist es halb so wild. Der wird natürlich die Charakteristik etwas verändern, denk aber wird nicht schlecht werden. Denk also gar schlecht Fall. Wird er erstmal nicht, würde ich sagen. 13% Alkohol im Übrigen. Warte mal, guck mal, stimmt das so? Ja, 13%. Liegt circa bei 23 Euro, je nachdem, wo man ihn dann kauft. Das ist schon ein Top. Das ist schon, also schon ein bisschen preisig, schon etwas intensiver. Ja, ja. Ich guck gerade mal, was da noch mit dabei ist. Ja. Aber gut, ist auch Baden-Württemberg. Da muss man natürlich immer so ein bisschen den Aufpreis natürlich auch mitzahlen. Okay, und die Steillage ist natürlich auch noch so ein Thema. Natürlich auch ein bisschen, glaube ich, bestimmt wird ein bisschen mehr Arbeit reingehen durch die Bearbeitung der Lage. Ich gucke gerade mal, was es noch so gibt. Genau. Genau, die sind Stubensandstein terrassiert, genau. Und die Terrassen wurden für den Weinbau kultiviert. Also es ist schon so, dass es man wohl dort schon immer mit die Terrassen eingezogen hatte für den Weinbau. Ja, sehr interessant. Also ich muss sagen, ein guter Grauburgunder. Ich bin ja normalerweise nicht so der Burgunder-Fan, aber der ist gut, muss man wirklich sagen. ich bin mal gespannt, was noch so kommt. Ja, wir nehmen den nächsten Grauburgunder von Holger Koch. Das ist sozusagen die badische Antwort da drauf. Ich kann jetzt leider nicht mit dem Papier aushelfen, weil ich das entsprechende Papier vorhin zurückgelegt habe, versehentlich. Ja. Aber wir haben ja im Internet Hinweise. Mhm. Das ist natürlich jetzt ein Wein mit richtigen Korken, also etwas schwieriger zu öffnen. Das wird sich wahrscheinlich auch preislich niederschlagen, denn Korken sind ja so verdammt teuer geworden. Ja. Was das haben wir jetzt, den Grauburgunder Kaiserstuhl? Kaiserstuhl von Holger Koch 2018. Mhm. Genau. Ist aktuell 13,5% Alkohol. Ist aktuell wohl ausverkauft und auf der Homepage gibt es nur eine Weinliste und keine passende Preisliste. Müsste man natürlich jetzt Das dürfte aber kein Problem sein. Rausfinden. Ich hoffe, ob ich das über unseren Weinplattform des Vertrauens rausfinden kann. Da ist er schon. Hat auch eine, ja, liegt so in dem 10-Euro-Bereich. Oh, also vergleichsweise günstig. Vergleichsweise günstig, genau. Kaiserstuhl ist natürlich auch eine Top-Lage. Ja. Also muss man einfach sagen, der Kaiserstuhl ist ja ein Vulkanberg, der mitten eben der rheinischen Tiefebene liegt. Dadurch sehr gut der Sonne ausgesetzt ist. Und durch das Gestein, das Vulkangestein, Basalt und so, speichert es die Wärme. Und es wird einfach Top-Wein da produziert. Also wirklich, Wein vom Kaiserstuhl ist immer eine gute Idee. Ist auch nicht so, gibt auch nicht so viel, weil das ja eher klein ist. Und alles natürlich am Hang, das heißt also auch schwierig zu ernten. Ich sage ja, das Gegenteil kommt gleich. Und hier also auch ein perfekter Korken, das auch Geld kostet, also da 10 Euro, wenn schon 1 Euro der Korken kostet. Auch das Etikett. Also, sehr schön gemacht. Gespannt. Etwas breiteres Etikett wie vorher zum vorherigen Wein, also ungefähr doppelt so breit, ist es zweigeteilt und mit einem goldenen Druck unterteilt. Der obere Teil ist dann quasi eher in so einem weiß Recyclepapier-Stil gehalten und unten ist so ein leichtes Grün, so ein Mintgrün zu sehen. Und dann ist natürlich ganz schön gemacht da. Das Logo in Gold steht Holger Koch. Und da ist dann quasi so ein K mit so diesen angedeuteten H. Also das ist ein kleines Schreibschrift H. Und dann hat man quasi den großen Stiel am Anfang weggelassen und hat dann quasi nur den Ausläufer des Hs drauf gemacht mit dem K zusammen. Holger Koch Weingut, Grauburgunder und unten drunter sind es 3 Sterne. Ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht bei ihm diese Sterne auch die verschiedenen Qualitätsklassen bedeuten, ja, aber das könnte so ein Stilelement auch einfach nur sein. Ich bin mal gespannt, wie der schmeckt. Also, die Farbe ist interessant. Die ist nämlich auch hellgelb, hat aber einen ganz roten Stich. Rotstich, ganz leichten Rotstich. Ja. Das ist aber nicht verwunderlich, denn obwohl der Grauburgunder ja eine Weißweintraube ist, ist die Beere sehr dunkel. Das ist richtig. Ja. Und das ist vielleicht sogar der Grund für den Namen Grauburgunder, weil das so eine dunkle Beere ist. Genau. Und dann haben sie den natürlich hier vielleicht Moment auf der Schale liegen lassen. Genau. Und dadurch kommen diese dunklen Töne, also dieser Stich, aber ist natürlich sehr interessant. Das ist natürlich eine spannende Farbe. Ich meine, das ist ein Weißwein. Das ist kein Rosé oder so. Mhm. Da gibt's Rosés, die sind nicht viel dunkler. Also schon sehr interessant. Ja. Und hier finde ich sogar das Bouquet noch zurückhaltender. Da ist da kommt noch weniger Geruch rüber. Man kann den schon gar nicht, also wenn ich jetzt gefragt worden wäre, nur von dran riechen, hätte ich fast gesagt, könnte ein Weißburgunder sein. Mhm. Und wenn man ihn jetzt trinkt, aber und ja, dann ist der auch sehr mild. Ist auch 2018, also wir reden vom selben Jahr. Aber hat bedeutend mehr Säure. Und hat etwas mehr Alkohol auch, 19,5. Ja, aber er schmeckt deutlich alkoholischer. Ja, er schmeckt deutlich alkoholischer, ja. Das stimmt. Er schmeckt auch nicht so frisch, obwohl er so ein bisschen Perligkeit noch hat, aber nicht ganz so mussierend wie der andere. Aber ich finde ihn dennoch mild und eigentlich auch ausgewogen, obwohl er mehr Säure hat. Ich finde, durch diese mehr Säure kommt auch viel, viel trockener rüber. Er kommt trockener rüber. Also es ist wirklich, im Geschmack her kommt er sehr trocken rüber. Ich würde den jetzt nicht als typischen Sommerwein betrachten, weil diese Frische ihnen ein bisschen fehlt. Durch diese plötzliche Trockenheit am Ende des Gaumens kriegt er eine relativ schnelle, also der Geschmack ist dann auch dann relativ schnell weg. Das heißt, du musst dann wieder den nächsten Schluck nehmen. Man kann den nicht so als Sippingwein irgendwie abends zu sich nehmen. Ja, sag noch mal ein bisschen was zu dem Wein, dann gucke ich noch mal nach dem Erklärungszettel. Genau. Und er ist von den typischen Grauburgunder Geschmacksfacetten kommt das Thema Mandel ein bisschen durch, aber es kommt hier, der schmeckt ein bisschen wie so ein sehr, sehr reifer Pfirsich, also der noch wirklich, ihr kennt das vielleicht, so ein Pfirsich, wenn der noch nicht weich ist, sondern sehr, sehr hart, sehr, sehr fest noch ist, und diesen Geschmack kommt der wirklich sehr, sehr nah dran. Genauso, vielleicht auch, könnte es auch wirklich eine sehr, sehr harte grüne Birne sein, die da so geschmacklich hier in den Vordergrund tritt. Ja, Birne, das war auch sofort meine Assoziation. Das ist wirklich richtig. Das ist, also, ja, es ist das Jahreszeitenabonnement von Bayer, nicht von BASF, vom Sommer 2019, also vom letzten Jahr. Ja. Und sie schreiben, also es ist dort Schwerpunktthema Pinot Noir, ist ein ganz langer Abschnitt über Pinot Noir, wo der herkommt und so. Und sie schreiben über diesen: Holger Koch ist Winzer in Bickensohl am Kaiserstuhl. Selbstkritisch und manchmal auch an sich zweifelnd, konzentriert er sich still und zurückgezogen, agierend auf durchgegorene, trockene Burgundersorten. Stimmt, das ist eine trockene Burgundersorte hier. Ihm geht es dabei vor allem um den maximal natürlichen Herkunftscharakter seiner Weine. Elegant sollen sie sein, aber auch gehaltvoll und stoffig. Nur badisch fett, weich und süß dürfen sie nach seinem Gusto nicht ausfallen. Mit dieser eigenwilligen Sicht auf den Wein seiner Heimat hat sich Holger Koch über die Jahre zu einem der qualitativ spannendsten Hoffnungsträger in Baden entwickelt. Mhm. Na, also kann man schon sagen, das ist die Antwort auf den Württemberg. Ja, ja. Na, wie gesagt, gleiches Jahr, gleiche Rebsorte, andere Gegend und etwas trockener ausgebaut einfach auch. Ne? Völlig anderes Geschmacksprofil. Und wie gesagt, das ist hier dieses Thema unreife Frucht, unreife, also sehr harte Birne, sehr harte Pfirsich. Und durch diese doch etwas betontere Säure geht dieses Mandelaroma zum Schluss ein bisschen verloren. Hm. Also man könnte auch, also ich will es ja gar nicht so laut sagen, aber es hat, hätte es noch ein etwas mehr Säure und ein Schwänzchen, könnte es schon fast ein Riesling sein. Mhm. So ein bisschen wie so knackig wie der ist, gell? Kommt sehr nah an den Riesling ran, das stimmt wohl. Das ist wohl wahr. Wo ich ihn sehr, sehr interessant finde. Es ist also wirklich ein sehr, sehr interessanter Wein. Aber wie gesagt, der hat so ein bisschen Gefühl, dass der noch wirklich sehr jung ist durch diese unreife Fruchtart, die so richtig intensiv, dick auch daherkommt. Ja, ja. Und man merkt auch, also ich bilde mir ein, diese halbe Prozent mehr Alkohol merke ich auch im Geschmack. Ja, der ist so ein bisschen. Das ist wirklich wahr. Das denke ich auch. Der ist so ein bisschen auch öliger, finde ich. Im Gesamt, also im Mund, im Gesamteindruck ist der etwas öliger und etwas fester und dadurch kommt diese Öligkeit, kommt auch ein bisschen stärker der Alkohol zum Vorschein. Und dadurch kommt er so ein bisschen ruppiger, sage ich mal. Ne? Der ist nicht ganz so easy drinking. Da könnte ich mir mal vorstellen, dazu asiatisch. Ja, asiatisch. Hähnchen mit Sesam, eine leicht scharfe Soße dazu und dann ein bisschen gegrilltes Gemüse. Ich glaube, es könnte... Könnte mir sogar Sushi da sehr gut vorstellen. Oh ja, Sushi da so gut vorstellen. Also das finde ich wirklich, das ist der richtige Wein dafür. Ja. Gibt es wenige Weine, die wirklich taugen für Sushi, aber der ist auf jeden Fall einer. Ja, ja, das ist wirklich sehr spannend. Ja, ein schöner Wein, muss man sagen. Mhm. Schon ein bisschen Wasser trinken? Ja, stimmt. Was neutralisieren kann. Mhm. So, jetzt kommt was Besonderes. Mhm. Der alte Schwede. Der alte Schwede. Schwede heißt der Winzer und er nennt seinen Wein alter Schwede. Mhm. Ist ein Cuvée aus 2019 Pfalz. Aus der Pfalz. Südpfalz. Genau. Und wo habe ich jetzt hier die Beschreibung dazu? Alter Schwede, genau. So, hier steht Cuvée drauf. Mhm. Auf der Beschreibung steht nicht Cuvée. Das ist natürlich jetzt hier sehr seltsam. Das kann man wirklich nicht verstehen. Die haben da irgendwie bei der Beschreibung dieses Jahr bisschen was verkackt, ne? Irgendwas durcheinander gebracht. Mhm. Hier steht Rebsorte Sauvignac. Sagt dir das was? Sauvignon? Sauvignac? Sauvignac, genau. Sauvignon Blanc und? Ist eine Kreuzung, eine neuartige Traube. Riesling Sauvignac Blanc. Bis 2019 hieß die Traube VBCAL 6-04. Mhm. Und diese Neuzüchtung hat... Wie heißt die? VL? VB. VB. Jetzt groß, neu, CAL. CAL, ja. 6-04. 6-04. Ich gucke mal, ob ich dazu was in unserer Shownotes noch finde. Ja, und das ist, wie gesagt, die hat jetzt den Namen, also 2020 erstmal den Namen Sauvignac ja, bekommen. Steht's auch, ja. Weil er eben aus Riesling und Sauvignon Blanc mhm. besteht, hat man so diese Kreuzung Sauvignon, Sauvignac mhm. gemacht. Und die Züchtung galt besonders dem Pilzwiderstand, mhm, klar. kurz Peewee genannt. Mhm. Das ist nämlich tatsächlich eine Sorte, die ohne Pflanzenschutz auskommt. Aha, das ist natürlich sehr schön. Das steht hier zu dem alten Schweden 2019 und auf der Flasche steht Cuvée. Mhm. Also man weiß es nicht, aber es ist tatsächlich Weingut Schwede. Also es ist wahrscheinlich so Sauvignac, aber nicht nur. Da haben sie irgendwas anderes noch dran getan. Aber wir probieren mal. Vielleicht können wir das herausschmecken. Ja, und wir können auch noch mal unsere Wein-Apps benutzen, um vielleicht zu ermitteln, was das für ein Cuvée ist. Was ich bin schon auf der Homepage von denen. Oder auf der Homepage, genau. Die haben wir ja auch verlinkt. Mhm. Da können wir ja schnell reingucken. Ich gucke jetzt gerade. Also auf der Homepage steht nichts drauf. Also der Geruch ist ja toll. Weißwein Cuvée steht drauf, guck mal. Oh ja, das ist ein sehr, das sehr, ist ein Riechwein. Sehr Riechwein, der riecht schon mal sehr spritzig, sehr frisch, null muffig, komplett gar nicht. Na, der ist ja frisch, 2019. Mhm. Also frischer geht ja gar nicht, 2020 ist noch an der Rebe. Ja so, guck ich mal. Etikett auch sehr schön gemacht, also auch hier wieder Longcap-Verschluss in dem dunklen Braun die Flasche gehalten. Schweder mit einem schönen Logo drauf, das ein bisschen mit Gold verschwitzt ist, also das Firmenlogo da darstellt, unten drunter im Halbkreis Alter Schwede, in Klammern R, alter Schweder, 2019 trocken, auf der Rückseite Weißwein-Cuvée trocken, die Apfelnummer steht alles drauf, Hochstift Pfalz, 13%, 2019. Ich bin mal gespannt, wie er im Geschmack ist. Mhm. Aha. Mhm. Probier gerade zu ermitteln. Mhm. Also der Riesling schmeckt man durch. Es muss ein Riesling-Cuvée sein. Ja. Es ist auf jeden Fall. Ein Riesling-Schwänzchen drin. Ja, also es ist auf jeden Fall. Ja, nun könnte natürlich genau diese Kreuzung diese Eigenschaften haben. Mhm. Mhm. Naja, aber er hat auch so eine harmonische Mischung aus Süße und Säure, dass man ihn fast so trinken könnte. Ja. Also es ist ein sehr gefälliger Sommerwein. Ja. Hat eben noch diese spritzige und ich finde, er ist schon fast ein Tick zu süß, obwohl er natürlich trocken ist, also wenig Zucker hat, für viele Speisen. Ja. Also, ich habe jetzt mal ein Datenblatt gefunden, jetzt aber jetzt ohne Gewehr. Die reden hier vom welchen Jahrgang, ich gucke gerade mal. Sie haben 1919. Ja, aber ich gucke mal, von was die hier sprechen auf dem Datenblatt. Mhm. Die sprechen hier von 2019. Flaschenpreis so auch um die 9 Euro, dass wir mal ein Gefühl haben. Restzucker 5,3 Gramm. Schmeckt aber trockener. Ich glaube, das kommt durch den Rieslinganteil. Säure 5,2, also relativ harmonisch, der Rest Zucker und die Säure. Ich glaube, es kommt auch durch das Thema Riesling. Und angeblich soll der Weißburgunder mit drin sein. Weißburgunder. Ja, könnte man sich aber vorstellen. Dann ist das tatsächlich dieser Sauvignac, der das Riesling-Schwänzchen hat und diese Riesling-Charakteristik. Und das ist ein bisschen abgemildert durch den Weißburgunder. Weißburgunder. Der puffert halt durch. Puffert das, ja. Das heißt, du hast zum Schluss dann doch diese kernige Riesling-Eigenschaft, ohne ein Riesling zu sein, und pufferst das Ganze vorab in diesem Weißburgunder, der eigentlich so diese bisschen diese Cremigkeit auch mitbringt. Ja, es hat diese was Milde. Ich würde fast sagen, von der Fruchtcharakteristik ein bisschen Birne. Ja. Kommt da durch. Mhm. Birne. Aber auch durch diesen Riesling, diese Grasi kommt mit durch zum Schluss. Mhm. Ja, ja, zum Schluss. Zum Schluss geht er in den Riesling. Ja. Ist auch eine sehr hellgelbe, ins Grüne gehende Farbe. Ja. Ganz hell, wieder leicht mussierend. Aber sehr intensiv vom Geruch. Mhm. Finde ich. Ja. Angenehm auch. Ja, ein toller Wein. Mhm. Der wird auch hinten raus immer dicker. Wenn man den geschluckt hat, entwickelt er sich im Hals erst richtig als richtig breiter, voluminöser Wein. Mhm. Im Mund hat er so diese, durch diesen Weißburgunder, so eine leichte, schmelzige Note. Mhm. Im Abgang kommt so ein bisschen diese Riesling-Eigenschaften durch. Und ich finde, im Hals wird er so richtig schön breit und so ein bisschen, ja, das so richtig schön warm wird er im Hals. Das ist richtig angenehm. Ja. Zu was kann ich mir vorstellen? Der passt sehr gut zu fettigen Fisch. Also wenn du so entweder einen Räucherfisch hast. Ja, oder, könnte man sich vorstellen. Oder so ein Thunfischsteak, weißt du, so ein richtig massives. Oder ein Stück Lachs vom Grill, weißt du, so. Dadurch könnte er sehr, sehr gut passen. Aber geräucherter Fisch, das ist so das Erste, was mir so in den Kopf kommen würde. Die stärkere Süße ist natürlich durchaus geeignet auch für den kräftigeren Grillgeschmack und so bei Fisch. Ja, ja, auf jeden Fall. Also könnte dazu passen. Ich finde, so alleine zum Trinken, der ist zwar gut, aber den könnte ich jetzt auch nicht den ganzen Abend trinken. Dadurch ist er mir zum Schluss zu fett. Als Speisebegleiter sehr, sehr gut. Aber so als den ganzen Sommerabend, den ganze Zeit den zu trinken, wird mir auf Dauer ein bisschen schwierig. Ja. Gut, dann schauen wir mal. Aber durchaus interessant. Die Kombination ist gut. Ja. So, jetzt haben wir 2015er. Bordeaux Weiß. Weiß aus Bordeaux, kann gar nicht sein. Und zwar tatsächlich, ich habe es ja extra verlinkt, aus einer Gegend, Bessac direkt praktisch nach Bordeaux, da kommt man immer durch, wenn man halt irgendwie von der einen Autobahn auf die andere wechselt und so halb durch Bordeaux durchfährt. Das ist fast schon Stadtgebiet, Bessac. Mhm. Und ist die Gegend des Grand Cru, also die Gegend, also da kommen die teuersten Bordeaux-Weine, das sind die besten Lagen, das ist einfach, und da hat man eigentlich keinen Weißwein. Und hier kommt jetzt überraschenderweise ein Weißwein, Lune d'Argent, ne, Produzent Claude Lune. Und das ist an sich schon eine Überraschung, also da muss man wirklich sagen, ich weiß nicht, ob man den mit Geld bezahlen kann. Wir müssen das nachher mal nachschauen. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Mhm. Denn der kommt auch noch, also Claude Lune gehört, ich habe das auch verlinkt, zur Financière Bernard. Das ist eine Aktiengesellschaft, die also wirklich, wo man wirklich sagen kann, da ist das große Geld in Bordeaux. Das sind die ganz reichen Winzer. Mhm. Olivier Bernard ist, glaube ich, also ist der Chef dieser Domaine, der Domaine de Chevalier, und ist, glaube ich, tatsächlich wieder der Junior-Chef. Mhm. Also Nachwuchs, glaube ich auch. Das weiß ich aber nicht genau. Das bilde ich mir jetzt vielleicht ein. Genau, also wie gesagt, es ist was Besonderes, auf jeden Fall. Und sicherlich nicht preiswert. Also das kann ich mir das Jahr, einfach nicht vorstellen. Das ist das Jahr 2015. Das ist 15, okay. So. Also hier unser Zettel aus der BASF. Das ist das Paket Bordeaux-Weine, wo eben auch ein Weißer dabei ist. Da wird von Kultwein gesprochen. Und wieder sind... warum lassen Sie das nicht mal jemanden machen, der sich damit auskennt? Da haben sie Chevalier mit Akzent geschrieben. Chevalier, was natürlich... Oh, dann nochmal falsch hinten. Chevalier. Oh, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Oder irre ich mich? Nein, natürlich nicht. Chevalier, wie man das... Also auf der Flasche ist es richtig, auf dem Zettel ist es ganz, ganz unerträglich falsch geschrieben, gleich zweifach. Also ich habe ihn mal gefunden, so. Preislich, schätze? Ich schätze 24 Euro. 13. Oh. Hatte ich jetzt auch gedacht, ich dachte jetzt auch, das wird so das 20-Euro-Segment sein. Mhm. Ja, hat so einen gewissen Geruch, das kann man sagen. Also ich finde, der Geruch ist jetzt nicht überwahrend, das ist eher normal. Sehr stark zitrusbetont. Ja. Ist eine Kombination. Cremig, sehr cremig. Ja, cremig ist es auf jeden Fall. Also cremig und Zitrus ist auf jeden Fall da. Zitrone, Grapefruit, Litchi. Litchi, würde ich auch mit dir voll zustimmen. Und dieses etwas rauchige, raue ist... Akazienhonig, Akazie, Rinder, irgendwas, Baum, sowas, weißt du? Ja. Merkst du zum Schluss dieses, das ist, wenn ich meinen Akazienhonig reinrieche, wenn der schon ein bisschen so angefangen hat, so ein bisschen sich abzusetzen, ja. dann riecht der genauso, so ein bisschen holzig, rindig, so riecht er. Also, da ist Sémillon drin. Das sind zwei Rebsorten. Sémillon, Sauvignon Blanc. Gut, Sauvignon Blanc ist halt jetzt nichts Besonderes. Aber genau. Sémillon. Was ist Sémillon? Was Besonderes. Sémillon ist eigentlich die Rebsorte, aus der man Sauternes macht. In Sauternes, das ist auch bei Bordeaux. Also die Sémillon-Traube ist aus der Bordeaux-Gegend und ist besonders eben für diesen Sauternes-Wein. Der Sauternes ist ein Süßwein, der dadurch entsteht, dass man die Reben schimmeln lässt. Ja, und der Schimmel, Edelfäule, genau, entzieht. Das ist ein bestimmter Schimmel, den man da nimmt. Botrytis heißt der. Und der entzieht die Flüssigkeit, dadurch konzentriert sich das. Das ist der Zucker? Wie so eine Art Sine. Ja, ja. Das ist die Grundlage für den Sauternes. So, und oft wird eben für Süßweine, selbst wenn man keinen Sauternes macht, also nicht so richtig edelsüß, wird er da eben kombiniert mit Sauvignon Blanc oder Muscatella. Und daraus wird dann eben Süßwein gewonnen. Und ganz selten, und das ist hier der Fall, wird der trocken ausgebaut. Das ist jetzt hier tatsächlich der Trockenausbau, das ist wirklich was Besonderes. Hier steht es auch, ich kann dir mal den Text von BASF vorlesen. Sauternes, bekannt als das Anbaugebiet in Bordeaux für herausragende Süßweine. Mittlerweile haben einige der Produzenten jedoch auch das Potenzial der Region für ihre trockene Weißweine aus Sémillon und Sauvignon Blanc erkannt. Darunter auch Olivier Bernard, der mit seinem Domaine de jetzt kommt hier falsch geschrieben, ich sag's mal richtig, Chevalier Blanc aus Pessac-Léognan bereits seine Expertise für weiße Bordeaux-Weine gezeigt hat und hier zu den Großen der Szene zählt. Mit der Cuvée Lune d'Argent ist ihm eine elegante Cuvée gelungen, die mit ihrer Mineralität, ja, die ist da, die Mineralität. Ja, das stimmt, ja. Und der Eleganz wunderbar zu Meeresfrüchten und Edelfischen harmoniert. Ja, ja. Ja, ja, das würde ich auch so sagen. Auf jeden Fall. Das ist gut beschrieben. Und ja, das Interessante ist, dass der Boden in Bordeaux eben gerade an dieser Stelle, das sind eben die Grave, der Name Grav, Gravos auf Okzitanisch heißt eben Kiesel, der Boden ist halt steinig und war zunächst für die Landwirtschaft wenig geeignet, bis man entdeckt hat, dass wenn man da Wein drauf anbaut, dass das ein Geschmacksvorteil ist. Ja. Ja, und dass dieser Kieselboden eben auch die Wärme gut speichern ja, kann. Ja, klar, bietet sich an, ja. Und man konnte eben auch schon in früheren Zeiten dort gut Wein anbauen, weil einfach das mit der Wärme stimmte. Jetzt hat man allerdings das Problem mit dem Klimawandel, dass es dort zu heiß wird und man ganz viel bewässern muss, um überhaupt noch Weinbau treiben zu können. Das wird sich irgendwann nicht mehr rechnen. Also wir sind wahrscheinlich die letzte oder vorletzte Generation, Bordeaux-Wein, die auch schon nicht mehr die Jüngsten, die noch Bordeaux-Wein wirklich so genießen können, das wird man irgendwann einstellen müssen. Oder es wird so teuer, weil man so viel Wasser nachschütten muss, dass es ist, man sich es nicht mehr leisten kann. Oder halt man im Bordeaux quasi überlegen muss, ob man gegebenenfalls andere Weinzüchtungen entwickelt, die dauern ja aber auch über Jahrzehnte, um so Weinzüchtungen erstmal zu entwickeln und dann auch vor allem auch anerkennen zu lassen, um dann quasi noch verschiedene charakteristische Bordeaux-Weine quasi vielleicht gegebenenfalls mit anderen Sorten einfach abbilden zu können. Das wird mit Hochdruck an trockenheitsbeständigen Weinen gearbeitet. Also ein Beispiel ist zum Beispiel in Deutschland eine alte Weinsorte, die man wiederentdeckt hat, der sogenannte Rote Riesling, der nicht rot ist, genau, der heißt nur so. Ja. Naja, die auch da sind die Schalen ist ein bisschen dunkel, ja. Ist aber ein Weißwein. Ja. Und der Rote Riesling hat auch wieder diese Qualität der großen Hitze gut zu widerstehen. Genau, immer diese kurzfristigen Hitzewellen oder Perioden kann er ganz gut abhalten. Ja. Ja, ja. Ja. Ich mache den Verlinker auch mal, der Rote Riesling. Das stimmt, ja, genau, weil alles wiederholt sich. Auch wir hatten mal Hitzewellen und zu frühen Zeiten und dementsprechend gab es natürlich auch schon mal Weinsorten, die sich da auch da herausgestellt haben, dass sie sowas gut überstehen konnten. Ja, das ist wirklich gut. Ja, aber wie gesagt, die Lage ist dramatisch in Bordeaux, das muss man einfach mal so sehen. Also das feuchte, milde Klima, was es eigentlich immer gab in Bordeaux, wo man eben eher darauf rechnen musste, dass der Boden eben die Wärme noch speichert, das hat sich eben ganz verändert. Und wird sich weiter verändern. Der Klimawandel, der schreitet ja wild voran. Ja. Ja. Also dieser Wein ist tatsächlich ganz anders als der erste. Definitiv. Eben auch, weil in Bordeaux eben es flach ist und man maschinell anbaut. Beziehungsweise erntet, das ist vor allen Dingen der Punkt. Und ich denke, dass der Bordeaux noch besser wäre, wenn man das wirklich auch händisch ernten würde, aber das lohnt sich, glaube ich, nicht mehr. Nee, ich glaube, die Zeiten sind da vorbei, dass du da noch was in der Richtung machen kannst. Ja. Fand es sehr interessant. Also, kurz da vielleicht mal ein bisschen zusammenzufassen. Von den vier Weinen finde ich natürlich allein die Art und Weise, dass wir einen Weißwein aus dem Bordeaux trinken, am spannendsten. Aber geschmacklich muss ich sagen, ist das, also wenn ich nicht wüsste, dass das jetzt was Besonderes aus dem Bordeaux ist, würde ich sagen, geschmacklich ist das gut, aber jetzt ja, nicht. Ist doch ein guter, also auch ein harmonischer, den man auch zu vielen trinken kann. Aber das ist jetzt kein Brecher, wo ich sagen würde, oh mein Gott, den muss man jetzt umgetrunken haben, sonst weiß man nicht, wie ein Weißwein aus dem Bordeaux schmeckt. Das ist, glaube ich, auch ein Essensbegleiter. Ja. Aber er ist auch ein frischer Sommerwein, also kann ihn, glaube ich, auch so auf den Balkon. Ja, man merkt so ein bisschen, ich finde den Geschmack, was ein bisschen stört als Sommerwein, man merkt doch ein bisschen diese Edelfäule noch durch. Merkst du das? Aber der hat eigentlich keine Edelfäule, das hat man schon abge... Weiß ich, aber ich finde im Geschmack ist der so ein bisschen fäulig-muffig, so ein bisschen nach feuchten Keller riecht er. Und das schmeckt ja auch schon von 2015, das muss man ja auch sehen. Ist allerdings das aktuelle Weinpaket für diesen Sommer. Also Also, ja, und ich finde den halt nicht so spritzig wie die anderen, die wir bis dato getrunken haben. Der ist nicht so spritzig, das ist richtig. Das ist eher der Wein für den alten Franzosen. Mhm. Das ist jetzt kein Wein für die Jugend, zu dem wir natürlich zählen. Mhm. Sondern es ist eher so, ja, der darf ein bisschen saftiger, ein bisschen kräftiger sein. Mhm. Vielleicht auch, wenn man da sonst nur Rotweine trinkt oder viel Rotweine trinkt, brauchst du natürlich dann auch einen Weißwein, der da auch ein bisschen nicht komplett gegensätzlich ist, sondern so ein bisschen, das stimmt. Der muss ein bisschen Speck an den Backen haben. Ne? Der muss so ein bisschen, du kannst jetzt nicht so einen leichten Sommerwein, der wird einfach da untergehen, geschmacklich komplett. Weil man muss aber denken, was trinken die Leute vor Ort oder was kommt da her? Kommen mal diese kräftigen Rotweine her? Oder wenn dann so ein ganz, ganz, was sag ich, so ein Ballerina-Weißwein da machst, dann das wird, glaube ich, da nicht auf viel Gegenliebe stoßen. Mhm. Also, weil zudem, ja, die verkaufen es natürlich auch, aber produzieren es natürlich auch in erster Linie für sich selbst, gell? Also, wieso trinkt man halt die Weine in der Region? Ja. Und da brauchst du halt doch ein bisschen so einen Weißwein, der ein bisschen mehr, der ein bisschen mehr Umf hat als das andere. Ja, klar. Wie viel Prozent hat der eigentlich? Der hat, was steht hier drauf? 13. 13, ja. Also, die anderen auch. Ja. Der eine hat ja sogar 13,5. 5, ja. Mhm. Aber ich finde, wie gesagt, angenehmer Wein, also. Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall angenehmer Wein. So, jetzt darfst du natürlich mal sagen, welches der beste war. Also, am interessantesten, muss ich sagen, fand ich den alten Schweden, oder den alter Schwede. Mhm. Dann hat mir besser geschmeckt als zweiter der Kusterer, der Grauburgunder Steillage, den fand ich. Der erste. Der erste quasi, fand ich sehr gut. Also, meine Reihenfolge war quasi alter Schwede, dann die Steillage. Dann fand ich vom Holger Koch, fand ich gut, aber er ist schon ein relativ großer Abstand zwischen der Steillage und dem Koch. Und am interessantesten fand ich natürlich den Weißwein aus Bordeaux, aber auch geschmacklich würde ich ihn wirklich auch hinten anstellen. Ja, also ich fand den Bordeaux auch sehr interessant. Aber du hast recht, der ist geschmacklich ganz anders als die anderen, deshalb lässt er sich nicht gut vergleichen. Ja. Also ich würde auch wirklich sagen, frische Sommerweine sind eher die drei anderen. Ja. Als der Lune d'Argent. Ja. Und da sehe ich allerdings den Kusterer und den Holger Koch näher beieinander. Ja? Ja. Aber ich stimme dir völlig zu, der Schwede, also der Schweder, der alte Schwede, der Schweder ist tatsächlich da der Beste. Ja. Ich würde sogar sagen, da ist der Abstand groß. Ja? Also ich würde eher also sagen, der Schweder ganz zuerst und dann ein bisschen Abstand und dann Koch und Kusterer relativ zusammen, aber auch in der Reihenfolge der Kusterer ist wahrscheinlich wirklich besser als der Koch. Ja. Und der Claude Lune würde ich ungern vergleichen mit den anderen. Ja. Er ist wirklich anders. Mhm. Deshalb ist er besser, schlechter. Ich meine, der Schwede war ja eine Entdeckung, auch weil er diese sonderbare Rebsorte hat und in dem Cuvée das wirklich diese gleichzeitig die Milde und die Geschmacksexplosion und dann auch noch diesen Riesling-Charakter, der völlig überraschend ist eigentlich. Und auch bei dem Claude Lune, würde ich sagen, der ist im Geschmack untypisch und irgendwie überraschend. Ja. Ne? Während Kusterer und Holger Koch sind eben Grauburgunder. Mhm. Ne? Das ist, kriegt man das, was man erwartet. Natürlich auch gut gemacht, auf jeden Fall. Ja, ja. Die verstehen ihr Geschäft. Das ist völlig klar. Ne? Wobei, wenn ich denke, dass der Kusterer über 20 Euro kostet, das wäre er mir dann wahrscheinlich im Kauf nicht wert. Nee. Also für den Preis würde ich dann doch am Ende den Kai Tui vom Schneider nehmen. Ja. Da hast du mich beide. Ja, das ist die Preislage. Ja, das ist die Preislage. Und da hast du billiger. Und da hast du, glaube ich, von der Frische her den besseren. Genau, würde ich auch sagen. Ja. Also beim Kusterer stört mich eben, dass es teuer ist für das, was er bietet. Man muss natürlich auch sagen, du musst aber bedenken, auch da, falls auch in den edlen Weingütern, Das ist doch immer, der Preisvorteil ist dann doch noch irgendwie da. Die Pfalzweine sind noch zu billig. Hier ist halt Baden-Württemberg. Naja, bei Schneider würde ich nicht sagen. Ja gut, aber jetzt gehst du mal ein vergleichbares Weingut Baden-Württemberg, da zahlst du trotzdem nochmal 10% oder 15% drauf. Mhm. Und man sieht jetzt natürlich jetzt auch, die beiden sind schon aus dem Bundesland Baden-Württemberg. Da kommt natürlich schon der Aufpreisstempel drauf. Natürlich hier Steillage, kann ich verstehen. Das ist, naja, das ist viel Arbeit. Ist viel Arbeit, das ist klar. Aber wie gesagt, wäre mir geschmacklich, finde ich, bildet sich die Arbeit nicht den Geschmack nieder, wo du sagst, okay, das ist jetzt so exklusiv, diese Steillage, dass du sagen kannst, du machst ganz viel händig und dadurch ist es so teuer, weil er auch dann nochmal diesen extra Tipp an super Geschmacksnuancen rausholt. Mhm. Würde ich sagen, Nee, tut er nicht. Also, wenn der jetzt. Also vom Preis-Leistung wäre ich dann doch eher beim Holger Koch. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Preis-Leistung. Denn das ist ein 10-Euro-Wein und der ist aber top. Ja, der ist auch. Für den Preis. Genau, definitiv. Also, Preis-Leistung ist das, finde ich, am allerbesten. Mhm. Und der hat sich wirklich, und das ist ja hier auch beschrieben, der hat sich halt Mühe gegeben, den wirklich trocken auszubauen, was wahrscheinlich auch nicht so einfach ist, weil die Kaiserstuhlweine ja doch eher zu süßen neigen. Ja, ja, ja. Also da hat er wirklich dran gearbeitet und das muss man ja auch sehen. Da muss ich sagen, ist die Arbeit im Keller sehr gut gewesen. Beim Kusterer ist, glaube ich, die Arbeit in der Steillage relativ hoch, aber ich finde da im Keller, was er daraus macht, ist halt okay. Naja, ist Nachwuchswinzer. Aber er studiert in Geisen, weiß ich nicht mehr, was hatte ich gesagt? Geisenheim? Nee, nicht Geisenheim. Wo hat er studiert? Erfolgreichen Abschluss? Geisenheim, doch. Ja. Da muss man es doch können im Keller. Ja, normalerweise ja. Du machst ja die Fachhochschule in Geisenheim. Ja. Ich sag nicht, dass er wenig kann, aber man hätte an der Stelle vielleicht mehr rausholen können. Also Holger Koch holt da was raus. Mhm. Muss man echt sagen. Also anerkennend, wirklich. Ja, definitiv. Ja. Ja, also Schwederer, klar, durch die Kombination sehr spannend. Ja, sehr spannend. Und wie gesagt, ich glaube, sehr, wenn man den Weißwein aus Bordeaux in Perspektive setzt, ist es ein tolles Produkt. Mhm. Aber ich glaube, jetzt so ein bisschen zu diesem Sommerweins-Thematik sind die anderen zu frisch. Mhm. Und dadurch merkt man halt diesen großen Abstand. Ja. Ja. Würden wir jetzt quasi Weißweine aus dem Bordeaux nehmen, ist der, glaube ich, ganz weit vorne mit dabei. Ja, ganz weit vorne, in dem Kontext, genau. Ja. Ja, es gibt aber, können wir nicht machen, denn die Bordeaux-Weine, die wir hier bekommen haben, sind alles Rotweine. Das ist nur eine Weißwein, aber das kann man nicht vergleichen. Also die Nee, gar nicht, aber ich meine, wenn es noch mehr, also die Rotweine, das sind hier auch, das ist auch nochmal Grave dabei, Château de Landiras, da ist Tour Saint-Christophe dabei, das sind halt diese Top- Rotweine, Grand Cru und so, das kannst du überhaupt nicht mit dem Weißwein vergleichen. Ja, ja. Da ist es. Das ist ein ganz anderes Produkt. Ja, ja, klar. Naja. Ja, ja. Und das wäre auch nichts für Sommerweine. Das war ja auch aus dem Bordeaux-Paket. Ja. Das Bordeaux-Paket kam auch vor dem Sommerwein-Paket, aber es also passt da noch in den Winter. Mhm. Wahrscheinlich deshalb auch so viele Rotweine. Ja, ja, definitiv. Ja. Ja, sehr interessant, muss ich sagen. Interessant. Also mal wieder auch Richtung Baden-Württemberg mal wieder etwas Neues entdeckt. Muss man gucken, ja. Ja, da bin ich ja immer relativ sparsam unterwegs. Ja, na, ich habe von meinen neuen Nachbarn. Mhm. Du hast neue Nachbarn? Eine Kiste Grauburgunder vom Kaiserstuhl von der Tür gefunden, das Einstandsgeschenk. Das ist doch nett. Ja. Und das heißt, ich werde jetzt mehr Württemberger Wein trinken. Ist es die links von dir, die Familie? Bei mir. Ja, über dir. In Bamberg. Achso, in Bamberg. Ja, ich dachte jetzt hier in Berlin. Nee, in Bamberg. Nee, in Berlin. Ich glaube, da würde man den Nachbarn nicht schenken. Oder? Ja. Weil man im Allgemeinen die Anonymität bevorzugt. In Bamberg geht das nicht. Vor allen Dingen, wenn das Leute sind, die direkt über mir auf dem Tanzen oder auf dem glatt geschliffenen Parkett rumtanzen. Tanzen, das hört man natürlich. Ne? Da muss man gleich gutes Nachbarschaftsverhältnis herstellen und das haben sie ja damit geschafft. Aber sind beide aus der Gastronomie und der eine ist auch Sommelier. Ah. Also von daher werde ich mich schlau machen. Das könnte dann vielleicht auch mal was für einen Podcast werden, hoffe ich. Mal sehen. Apropos Podcast, wir haben ja demnächst wieder einen Gast. 13. August, wie geht's weiter? Wir haben mache eine Wodka-Folge. Wir hatten ja schon mal eine Wodka-Folge gemacht. Und du hast ja gerade auch nachgekauft. Ne? Gerade, genau, ich war jetzt ja gerade nochmal im Polen und habe mich nochmal auf dem Wodka-Markt nochmal umgesehen, was sich da so tut. Man merkt ja auch nach wie vor, der Markt ist weiterhin am explodieren und man merkt jetzt auch in Polen ganz explizit, muss man sich halt vorstellen, wenn man in Polen Wodka kaufen geht, in einem, ich sag mal, Standard-Supermarkt, also irgendwas in der Größe, also so ein bisschen Vollsortimenter. Was gibt es da in Deutschland vergleichbar mit, was weiß ich, Kaufland, Real, jetzt, ich will jetzt für nichts Werbung machen, aber sowas, dass man so ein Vollsortimenter mal oder ein großes Edeka-Center mal so als im Kopf hat. Gibt es ja auch da die passenden Dependancen, ja, auch in Polen. Auch Carrefour aus Frankreich ist da auch natürlich sehr, sehr prominent und da ist natürlich so ein Wodka-Regal in Polen natürlich doch schon eine ganze Reihe groß. Und was man da sieht, ist, dass sich das Thema nachhaltig, ökologisch, bio, auch im Bereich Wodka jetzt ganz, ganz stark als Thema etabliert hat. Das heißt, diese riesen Regalreihen mit Wodka, was man so von Standardsortiment bis auch schon so den Midrange bekommt, entwickelt sich gerade auch in dem Midrange-Bereich jetzt wirklich auch separat, auch optisch dargestellt auf diesen Wodka-Regalen. Jetzt ist wirklich so eine Abgrenzung da mit diesen ganzen Bio, fair gehandelt, super Öko, klasse Wodkas, die sich da wirklich jetzt auch wieder auftun, so ein bisschen back to the basic gehen. Und da habe ich jetzt auch ordentlich nochmal zugeschlagen, auch dann für die Folge. Und wir werden ja als Gast einen Freund von mir haben, Nick, der betreibt das quasi Wodka-Thema professionell und der wird uns ein bisschen noch ein paar Hintergründe und Ideen dazu mitgeben. Ich glaube, es wird eine gute Folge. Ich glaube auch. Wir sollten vorher kräftig essen, glaube ich, weil wir werden auch natürlich auch wieder nur wieder nippen, aber ich glaube, wir werden schon doch mit 6, 7 unterschiedlichen Wodkas irgendwie uns betrauen müssen. Das heißt, wir müssen da mal gucken, wie wir das Ganze organisatorisch machen. Ja, aber wenn man gut gegessen hat vorher, ja, sollte es gut gehen. Dann kann man das machen und es geht ja nur darum zu nippen. Genau. Und ich glaube, da haben wir noch eine ganz gute Unterstützung, die uns bei dem Thema nochmal fachlich, glaube ich, ganz gut begleiten kann. Wichtig ist vielleicht für die Leute, die dann sich schon mal auf das Thema einstimmen möchten, die Podcast-Folge Nummer 30 ist da die, was man hören sollte. Es werden vielleicht auch ein paar Wiederkehrer mit dabei sein. Wo wir vielleicht von dem einen oder anderen Wodka-Haus, was da auch beschrieben ist, vielleicht die ein oder andere Sorte mitnehmen oder bereitstellen. Nick wird, glaube ich, eher in dem Bereich russischen Wodka, glaube ich, ein bisschen was Spezielleres haben. Ich würde natürlich die polnische Perspektive da mit reinbringen. Und das Thema Wodka ist auch bei mir im Freundeskreis etwas prominenter geworden. Jetzt letzten beide Besuche von Freunden, denen ich es gar nicht zugetraut hätte, guckten in mein Alkoholregal rein und sagten, Mensch, du Peter, da ist richtig viel Wodka da. Ich dachte, ja klar, habe ich es da. Interessiert mich, lass uns mal probieren. Und da haben wir doch an dem Abend mal ein Tasting gemacht mit 7 verschiedenen oder 8 verschiedenen Wodkas. Und von Leuten auch, die das explizit eingefordert haben, wo ich das nicht gedacht hatte. Dass sie sagen, okay, mich interessiert das Thema Wodka. Und wo wir da mal fröhlich auch mal durch die Gegend getrunken haben. Und das Thema, also ich persönlich merke, es wird wohl wieder präsenter. Man sieht es ja auf der Barkonvent, da dachte ich mir, naja gut, da passiert nicht mehr allzu viel, aber wohl der Markt wächst, aber visuell merke ich das nicht. Und auf der Barkonvent kam mir es auch nicht vor, dass jetzt beim Thema Wodka die Bio- und Öko- und Nachhaltigkeitsflagge nach oben gehievt wurde. Ist mir gar nicht aufgefallen. Und jetzt gucke ich quasi in diesen Supermärkten diese Regale rein und da ist es quasi das dominierende Wodka-Thema momentan. Also da ist überall, also auch in der Präsentation dieser Flaschen, in diesen Abteilungen, es wird also ganz, ganz stark jetzt darauf gesetzt, dass das quasi wieder zurück zum Ursprung natürlich kleinere Mengen, Hochwertigkeit irgendwie darzustellen, ökologisch irgendwie das Ganze zu verantworten, wird mehr und mehr ein großes Thema. Ja, das ist interessant. Also ich habe ja bei dir neulich Wodka getrunken. Ja. Und da sieht man ja, dass da was im Kommen ist. Und stimmt, du warst auch ein bisschen der Dritte quasi jetzt. Naja. Schon, ja. Und ja, da hatten wir ja die Wodkas alle aufgemacht, die du bisher noch nicht getrunken hattest. Ja. Und das war schon wirklich interessant und ich habe es auch eigentlich am Ende ganz gut vertragen, muss ich auch sagen. Aber wie gesagt, Wodka ist für mich noch nicht so das Thema. Ja, ich habe auch heute mit einem diskutiert, der war die Frage so, wann trinke ich meinen Wodka? Trinke ich es wirklich als Shot nach dem Essen? Ist in Deutschland nicht als Kultur da. Ist nicht, gell? Das trinkst du nicht. Das ist nicht. In Deutschland typischerweise ein Wodka zum als in Anführungszeichen Booster im Drink, um halt einen Alkoholgehalt zu kriegen oder halt die typischen klassischen Wodka Drinks halt herzustellen. Aber so als eigenständige Spirituose, wie wenn man mal einen Rumpur trinkt oder mal einen Whisky oder sonst irgendwas, ist eigentlich nicht so vertreten. Ja. Gegensatz jetzt in Polen, als wir jetzt im Polenurlaub waren, dann ist es auch völlig okay, sich zum Abendessen, wenn du mit einer Gruppe unterwegs bist, sich eine halbe Liter Wodka zu bestellen und den zum Beispiel zwischen den Gängen zu trinken, als einfach so um den Magen zu beruhigen. Oder, oder auch die süße Variante quasi als Digestive zu nehmen, ne? Statt halt irgendwie ein Likör oder sonst irgendwas, sondern dann trinkt man auch mal einen Flavored oder einen Infused Wodka, der halt ein bisschen auch süßlicher ist im Geschmack, ja? Ist da völlig normal. Und das ist jetzt nicht, dass du sagst, okay, das machen jetzt irgendwie nur die alten Leute oder sonst irgendwas, sondern das ist in der Kultur einfach tiefer verankert als bei uns. Ja. Ja, also das tue ich wirklich, also während des Essens schon gar nicht und nach dem Essen sicherlich auch nicht. Also was ich jetzt gestern mal gemacht habe, war so zum Nachtisch mal einen Dos Madeiras. Ja, das geht sehr gut. Das ist auch ein toller Rum. Ja. Also 5+5, also 5 Jahre in dem einen Holz, 5 Jahre in dem anderen Holz. Und das muss wirklich sagen, das war schön. Also mal so als Nachtisch, so ein so ein kleines Glas, dann reicht es natürlich auch. Und das kann man mal machen, denke ich. Aber jetzt ist Wodka, weil der ja dann doch nicht so geschmacksintensiv ist, also als Nachtisch wäre das sicherlich nicht geil. Ja, das stimmt, ja. Ja. Aber wir werden gespannt sein, was uns davon zukommt. Wir werden, glaube ich, nur pure probieren und dann werden wir vielleicht noch mal später irgendwann eine Folge machen, wo wir im Bereich Flavored mal reingehen. Mhm. Also dann wieder als Alternative quasi zu einem Rum. Ich habe zum Beispiel auch jetzt in Polen eingetrunken. Der hat Wodka, der quasi in die Richtung Grappa geht. Mhm. Den man quasi als Alternative zu einem Grappa nach dem Essen nehmen kann. Ja, oder auch einen Wodka, der in die Richtung Cognac geht. Um halt da quasi auch mal eine Alternative nochmal zu haben. Ja, ich denke, da ist noch was tut, dann stay tuned, more to come. Und hier steht ja auch noch genug Limonade. Ja, und haben wir auch noch. Wir sind ja auch schon wieder erwähnt worden in so einem Partner-Postcard, Flaschen trinken Limo. Ja. Und da müssen wir natürlich auch wieder ran hier. Da haben wir ja noch sonderbare Süßgetränke hier, die so gar nicht zur Limonade passen. Ja. Noch mal gucken, was wir da machen. Auch Michael hat mich wieder angerufen und sagte wieder, es gibt wieder im August wieder einen neuen Start an verschiedenen Produkten, die deutschlandweit wieder auf den Markt kommen. Und ich sollte doch mal wieder mal zu einem Gespräch vorbeikommen. Ja. Da wird es sicher noch was geben, aber ich habe gesagt, ich musste ein bisschen bremsen, weil ich sagte, wir haben das Rest natürlich abgearbeitet, in Anführungszeichen. Und da kommt schon wieder Neues auf den Markt. Naja, wir haben aber jetzt hier nur so Einzelflaschenreste. Da müssen wir dann mal eine bunte Mischung machen oder so. Ja, aber ich glaube, wir haben doch mal was vorbereitet als Mischung, weil da gibt sich, glaube ich, nochmal thematisch ein ganz gutes Feld nochmal. Ja, müssen wir gucken. Also es gibt genug, wie gesagt, hold the line. Weiterhören. Genau. Ja, ich glaube, dann sind wir auch soweit durch. Dann vielen Dank, Maha, für die Auswahl und für die Vorbereitung. Ja, vielen Dank dir und dann schauen wir mal, was noch so kommt. Genau. Also. Besten Dank. Tschüss. Ja, tschüss.